1b. Herzlich willkommen beim Frühstücksradio auf Fox FM. In unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Selbstoptimierung. Bei uns im Studio zu Gast der Zukunftsforscher Magnus Olbrich aus Wien. Herr Olbrich, Selbstoptimierung ist ein neuer Megatrend. Sie haben darüber jetzt ein ziemlich kritisches Buch geschrieben. Es heißt Der Selbstoptimierungswahn. Zunächst einmal zum besseren Verständnis, was genau ist eigentlich Selbstoptimierung? Kurz gesagt bedeutet Selbstoptimierung, in allen Lebensbereichen nicht einfach nur besser, sondern perfekt zu werden. Also jedes Potenzial voll auszuschöpfen. Das Potenzial voll ausschöpfen. Was heißt das genau? Hätten Sie da ein Beispiel? Ja klar. Nehmen wir ein ganz einfaches. Die Gesundheit. Es genügt nicht mehr, alles Schädliche zu vermeiden und sich regelmäßig zu bewegen. Nein, Selbstoptimierer dokumentieren alles. Der Schlafzyklus wird von einer App gemessen und protokolliert. Beim Joggen zählt ein Fitnessarmband die Schritte und berechnet die verbrauchten Kalorien. Zum Frühstück gibt es sowas wie grüne Algensmoothies. Und zum Abendessen keine Kohlenhydrate mehr. Das alles wird mit Selfies festgehalten und auf dem eigenen Instagram-Account mit Followern geteilt. Es soll ja auch jeder wissen, wie viel Mühe wir uns geben, das perfekte Leben zu führen. Sie sprechen ja vom Selbstoptimierungswahn. Was ist denn so schlimm daran, besser zu werden? Prinzipiell nichts. Es ist wahrscheinlich ein menschliches Bedürfnis, das Leben zu verbessern. Besser zu leben, effektiver zu arbeiten, immer sportlicher, stärker und attraktiver zu werden. So sind wir Menschen halt. Ein Problem ist es, wenn dieses Bedürfnis zum Zwang wird. Wenn wir meinen, alles kontrollieren zu müssen. Über die Gefahren, die Sie in der Selbstoptimierung sehen, wollen wir später noch genauer sprechen. Nun hören wir aber erstmal, was einige Leute zu diesem Thema zu sagen haben. Wir haben Sie, liebe Zuhörerinnen.